ARD. Ich zeichne dich. Ich zeichne dich. Mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Tonda und ich hatten uns in der Osternacht bei Bäumels Tod gegenseitig das Mal auf die Stirn gezeichnet. Jetzt erwartete uns der Meister vor der Mühle. Gedenke, dass du der Schüler bist. Er hatte ein Ochsenjoch vor der Haustür angebracht. Ich beuge mich unter das Joch der geheimen Bruderschaft. Gedenke, dass ich der Meister bin. Ich werde dir, Meister, in allen Dingen gehorsam sein, jetzt und immer da. Jeder der Burschen musste einzeln gebückt darunter hindurchgehen und sich dem Ritual fügen. Dazu gehörten zwei Ohrfeigen. Erst auf die rechte, dann auf die linke Wange. Dass ich der Meister bin. Ich werde dir, Meister, in allen Dingen gehorsam sein, jetzt und immer da. Auch ich wurde auf diese Weise empfangen. Ich beugte mich unter das Joch. Ich werde dir, Meister, in allen Dingen gehorsam sein. Jetzt und immer da. Jetzt und immer da. Ich ahnte nicht, dass ich dem Meister von nun an verfallen war. Ausgeliefert mit Leib und Seele. Auf Tod und Leben, mit Haut und Haar. Krabat von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ulla Illerhaus. Musik Rainer Quade. Regie Angeli Backhausen. Teil 2. Zauberlektionen. An die Arbeit! Los, los, los! Schneller! Ich hatte wenig Verständnis dafür, dass am Ostersonntag gearbeitet werden musste. Er tat wie die anderen. Und was für eine Arbeit das war. Wir schufteten wie die Ochsen. Jeder einzelne ackerte für drei. Mir tropf der Schweiß von Stirn und Schläfen, er rann mir den Nacken hinunter, bis mir das Hemd am Leib klebte und die Hosen dazu. Deswegen der Mehlkammer, damals am ersten Tag in der Mühle, war ein Kinderspiel dagegen gewesen. Gerade hatte ich mir einen weiteren Sack Weizen auf die Schultern geladen und quälte mich mit letzter Kraft, sicher gleich straucheln zu müssen, war es plötzlich Tonda. Mit der Mühsal vorbei. Der Sack, er ist leicht wie eine Feder. Mir tut überhaupt nichts mehr weh. Schluss für heute. Brüder, nun lasst uns feiern. Ja. Esst, Brüder. Ja. Esst. Und vergesst den Wein nicht. Ja. Nein, den vergessen. Köstlich, diese Osterküchlein. Ja, drückt man dem Brötel gar nicht zu, was? Hier, aber nimm! Mit Rotwein schmecken sie noch mal so gut. Klabum! Da trat ein Schmucker knapp hervor. Klabuster, klabasta, ein knapp hervor. Klabuster, klabasta, klabum! Wieso ist alles plötzlich so leicht geworden? Hat das was mit dem Mal der geheimen Bruderschaft zu tun? Ja, so ist es, Krabat. Solange wir den Drudenfuß auf der Stirn trugen, mussten wir knechten. Bis zu dem Augenblick, wo auch der Letzte sich ihn heruntergeschwitzt hatte. Dafür wird uns die Arbeit von nun an das ganze Jahr lang leicht sein, wenn wir sie zwischen Morgen und Abend verrichten. Und zwischendurch, ich meine nach Feierabend oder bei Neumond zum Beispiel. Dann liegt es bei uns allein, wie wir damit fertig werden. Aber ich kann dich beruhigen, Krabat. Auch das lässt sich ertragen. Was immer der Meister von mir verlangte, jetzt ging es mir mit Leichtigkeit von der Hand. Einmal in der Woche, am Freitag, versammelten wir uns nach dem Abendbrot vor der Schwarzen Kammer, verwandelten uns in Raben und ließen uns auf der Stange nieder. Dies ist die Kunst des Wetterbands. Ich hatte den Ehrgeiz, mir alles, aber auch alles zu merken, was der Meister uns lehrte. Tagsüber bei der Arbeit und nachts vorm Einschlafen wiederholte ich die Texte immer und immer wieder. Inzwischen hatte ich nämlich begriffen, wer in der Kunst der Künste bewandert war, er gewann über andere Menschen Macht. und Macht zu gewinnen. So viel, wie der Meister besaß, wenn nicht mehr. Das erschien mir als hohes Ziel. Und dafür lernte und lernte und lernte ich. Es gibt Arbeit, der Herr Gevatter kommt. Tummelt euch, tummelt euch! In der zweiten Woche nach Ostern holte der Meister uns nachts aus den Betten. Es war Neumond und die Nacht war so schwarz, dass man die Hand nicht vor Augen sah. Die lodernde Hahnenfeder des Herrn Gevatter erleuchtete den Vorplatz der Mühle. Wir stürzten zum Wagen und begannen, die Säcke mit dem Mahlgut ins Haus zu schleppen. Jetzt schienen sie wieder mehrere Zentner zu wiegen. Fast hatte ich vergessen, wie schwer man zu tragen hatte an einem solchen Sack. Es war alles wie vor 4 Wochen, als ich die Burschen beobachtet hatte. Nur, dass der Meister sich diesmal auch auf das Sitzbrett des Wagens schwang. Und nun war er es, nicht der Herr Gevatter, der mit der Peitsche knallte, dass wir uns ducken mussten. Gedenke, dass du ein Schüler bist. Der Spruch des Meisters in der Osternacht flog mir durch den Kopf, während ich den 4. Sack zum toten Gang wuchtete. Weiter und weiter ging die Schinderei, bis das Fuhrwerk mit dem fertigen Mahlgut bei Tagesanbruch voll beladen war. Komm. Während die anderen Burschen im Haus verschwanden, folgte ich Tonda zum Weiher hinauf, um die Schleuse zu schließen. Kommt er oft? Jede Neumondnacht. Du weißt, wer dieser Herr Gevatter ist? Nur der Meister weiß es. Er nennt ihn so. Und er hat Angst vor ihm. Etwas verstehe ich nicht. Das letzte Mal hat der Meister mitgearbeitet, als der seltsame Fremde hier war. Und heute? Damals musste er einspringen und das Dutzend voll machen. Aber seitdem du auch zur geheimen Bruderschaft gehörst, sind wir ja wieder vollständig. Jetzt kann er die Neumondnächte wieder auf dem Kutscherbock mit Peitschenknallen verbringen. Manchmal schickte der Meister die Müllknappen paarweise oder in kleinen Gruppen mit Aufträgen über Land. Sie sollten die Kenntnisse anwenden, die sie in der schwarzen Schule gelernt hatten. Heute muss ich mit Androsch nach Wittichenau auf den Viehmarkt. Willst du mitkommen, Kabat? Der Meister ist einverstanden. Ja, das ist mal was anderes als die ewige Müllerei. Was ist mit euch los? Ihr tut ja gerade so, als ging es auf die Kirmes und nicht auf den Viehmarkt. Übst du mit dem Ochsenziemer schon mal, damit du es für den Heimweg kannst? Wieso für den Heimweg? Ich denke, wir sollen in Wittichenau einen Ochsen kaufen. Im Gegenteil. Hä? Wie kommt der Ochse dahin? Wo ist Androsch? Wo eben noch Androsch gestanden Tonda? Hatte, war nun ein feister Ochse. Braun und weiß mit glattem Fell, der mich freundlich anglotzte. Und an Tondas Platz stand ein altes Bäuerlein. Einen Augenblick später verwandelte sich der Ochse in Androsch und das Bäuerlein in Tonda. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Wir werden Androsch auf dem Viehmarkt anbieten. Du willst ihn verkaufen? Der Meister wünscht es so. Aber wenn Androsch geschlachtet wird? Keine Bange. Wenn wir Androsch verkauft haben, müssen wir nur den Kopfstrick zurückbehalten, an dem wir ihn führen. Dann kann er sich jederzeit weiterverwandeln, in welche Gestalt auch immer. Und was, wenn wir den Strick aus der Hand geben? Und das steht euch. Dann müsste ich für den Rest meiner Tage ein Ochse bleiben und Heu und Stroh fressen. Muh. Bald erreichten wir den Markt und unser Ochse erregte alle Aufmerksamkeit. Was für ein prachtvolles, fettes Tier! Seht euch das an! Was kostet der Bursche? Gute Futter, der Ochse. Der ist was für Pflingsten. Da lasst mir schon alles Wasser im Mund zusammen. Flug und nicht auf den Spiel. Ich gebe dir 15 Gulden. 16! Ich biete 16! Ein bisschen wenig. Bisschen wenig? Du bist wohl nicht ganz recht im Koppe. Hältst du uns etwa für dumm? Dumm oder nicht, das müssen die Herren selber am allerbesten wissen. Schön. Ich gebe dir 18. Für 18 behalte ich ihn lieber selbst. 19 Gulden. 20. Bisschen wenig. Dann lass dich doch mitsamt deinem Ochsen einkümmeln. Du willst mich also ruinieren? Ich biete dir 22. Und dies ist mein letztes Wort. Macht Platz. Los, weg, der Leuchter. Der Ochsenblaschke. Da können der Krause der Leuchter gleich einpacken. Wie kommt denn schon Kuckuck der fette Ochse da an den dürren Bauern? Ich nehme ihn für 25. Ein bisschen wenig, Herr. Bisschen wenig? Ja. Na, hör mal. Also 27 und her mit ihm. Bisschen wenig. Hey, wofür hältst du mich? 27 für deinen Ochsen und keinen Hosenknopf drüber. So wahr ich der Ochsenblaschke aus Kamenz bin. 30, Herr, für 30 bekommt ihr ihn. Oh, 30, das ist Wucher. Willst du mich ins Armenhaus bringen? Hast du kein Herz im Leib, bist du blind und taub für die Not eines armen Handelsmannes. Lass dich erweichen. Alter, und gib mir den Ochsen für 28. 30 und basta. Der Ochs ist ein Prachtstück. Den gebe ich nicht unterm Preis her. Ihr ahnt nicht, wie schwer ich mich von ihm trenne. Müsste ich meinen eigenen Sohn verkaufen, das könnte nicht schlimmer sein. Oh, gib schon her in drei Teufelsnamen. Ich hab meinen weichen Tag, da lass ich mich um den Finger wickeln, das ist mein Nachteil. Und alles nur, weil ich ein Herz für die armen Leute habe. Die Hand drauf und top. Top. Hier hast du. Und jetzt her mit dem Ochsen. Etwas noch, Herr. Was gibt's? Es sind genau 30 Gulden. Bloß eine Kleinigkeit. Nämlich? Wenn der Herr Blaschke so gut wäre und möchte mir den Kopfstrick da lassen, tät ich's ihm danken. Den Kopfstrick? Zum Andenken, weil der Herr Blaschke doch wissen sollte, wie schwer ich mich von dem Ochsen trenne. Ich gebe ihm auch einen Ersatz dafür, dem Herrn Blaschke, damit er ihn wegführen kann. Meinen armen Ochsen, der ja nun ihm gehört, dem Herrn Blaschke. Hier. Ja, los jetzt. Ho! Glück gehabt, Blaschke. In Dresden bekomme ich das Doppelte für den Burschen. Und mehr. Du warst so gut. Du hättest dich sehen müssen, wie du dem Dicken die Goldstücke aus der Nase gezogen hast. Ein bisschen wenig, Herr. Ein bisschen wenig. Ein Glück, dass du noch an den Kopfstrick gedacht hast, den hätte ich gerade vergessen. Alles Gewohnheit. Am Waldrand machten wir Rast, aßen Speck und Brot, warteten auf Andrusch und machten ein kleines Nickerchen. Hey, ihr da. Andrusch. Hey, Andrusch. Es hat schon mal welche gegeben, die haben sich krumm und dumm geschlafen. Habt ihr denn wenigstens ein Stückchen Brot für mich? Brot und Speck. Setz dich zu uns, Bruder. Lass es dir schmecken. Wie ist es dir ergangen mit Ochsenblaschke? Na, wie schon? Dass es für einen Ochsen bei dieser Hitze kein großes Vergnügen ist, meilenweit über Land zu trotten und Staub zu schlucken, das versteht sich ja wohl von selbst. Ja. Jedenfalls war ich ganz und gar nicht böse drum, dass Blaschke im Osslinger Wirtshaus einkehrte. Ach. Sie haben mich in den Stall gebracht, der Wirt hat nach der Stallmagd gerufen und der Blaschke hat sie angeraunzt, dass sie mich gut versorgen soll. Ja, und? Ja, und die stopft mir dann noch gleich einen Arm voll Heu in den Trog. Lecker. Genau. Da hat's mir dann gereicht mit dem Ochsenleben. Und ohne lang nachzudenken, sage ich, mit Menschenworten sage ich es, Heu und Stroh könnt ihr selber fressen. Ich will einen Schweinebraten mit Knödeln und Kraut und ein schönes Bier dazu. Ja. Grüne Sieben und weiter? Naja, die Magd ist verschreckt auf den Hintern gefallen und hat um Hilfe geschrien, als ob sie am Spieß steckte. Zum Abschied habe ich ihr dann noch einmal angemut. Und dann bin ich als kleines Schwälbchen zur Stalltür hinausgesegelt. Das war alles. Und Blaschke? Ach, hol ihn der Teufel. Du hast deine Sache gut gemacht, Andrusch. Und Krabat, denke ich, wird eine Menge dabei gelernt haben, oder? Ja, ich weiß schon, dass man viel Spaß haben kann beim Zaubern. Spaß? Ach, Krabat, das weißt du schon. Vieles wusste ich damals noch nicht. Heute mehr, als mir lieb ist. Auch wenn ich um manch erlebten Schabernack nicht böse bin, dann einen erinnere ich mich besonders gerne. Seit Jahren schon führte der Kurfürst von Sachsen Krieg gegen den König von Schweden. Und da man zum Kriegführen außer Geld und Kanonen vor allem Soldaten braucht, ließ der saubere Kurfürst im Lande fleißig die Trommel schlagen und Truppen anwerben. Wenige Burschen meldeten sich freiwillig. Die meisten wurden erst mit Branntwein und dann mit Stockschlägen gefügig gemacht. Für jeden neuen Rekruten bekamen die Werber Kopfgeld. Ein einträgliches Geschäft, bei dem sich jeden Menschen mit Herz und Verstand der Magen umdrehen muss. Aufmachen! Eines Abends im Frühherbst, der Meister war für ein paar Tage in Geschäften unterwegs, verirrte sich ein Trupp Werber. Aufmachen im Namen des Kurfürsten! Bestehend aus einem Leutnant vom Dresdner Fußregiment, einem fettleibigen Korporal, zwei Gefreiten und einem Tambour in den Koselbruch. Was ist denn los? Wer seid ihr? Ich bin Offizier seiner Durchlaucht des allergnädigsten Kurfürsten und hab den Weg verloren, weshalb ich in dieser verdammten Mühle heute Nacht Quartier nehmen werde. Ist es klar? Gewiss, euer Gnaden. Ein Platz auf dem Heuboden findet sich allemal für euch. Auf dem Heuboden? Er ist wohl nicht recht bei Trost, Kerl. Das beste Bett in der Mühle für seine Gnaden, den Leutnant. Und der Schinder holt ihn, wenn meines um ein Haar schlechter ist. Hunger haben wir außerdem. Also aufgetischt, was die Küche hergibt. Und Bier oder Wein dazu. Das ist einerlei, wenn's nur ausreicht. Und ausreichen muss es, sonst schlage ich ihm eigenhändig die Knochen im Leib entzwei. Vorwärts und spute sich! Als Tonda mit den Werbern die Stube betrat, war sie leer. Während es sich die ungebetenen Gäste behaglich machten, die Halsbinden lockerten und die Stiefel aufknöpften, steckten wir in der Küche die Köpfe zusammen. Diese bezopften Affen! Was glauben die eigentlich, wer die sind? Hör zu, ich habe einen Plan. Ein guter Plan war das. In aller Eile richteten Andrusch und Staschko mit Michau und Mertens Hilfe die Speisen her. Drei Schüsseln voll Kleie und Sägemehl, mit ranzigem Leinöl zu einem Brei verrührt und mit Tabakskrümeln gewürzt. Sehr delikat. Juro lief in den Schweinestall und kam mit zwei angeschimmelten Broten unter dem Arm zurück. Ich füllte zusammen mit Hanso fünf Bierkrüge mit dem brackigen Traufwasser aus der Regentonne. Darf ich melden, dass euer Essen fertig ist? Wenn die Rognaden gestatten, lasse ich auftragen. Her damit. Hier, wenn's gefällig ist, eine Nudelsuppe mit Rindfleisch und Hühnerklein. Nudelsuppe? Da eine Schüssel Grünkohl mit Kuttelfleck. Grünkohl? Und da, das ist ein Gemüse von weißen Bohnen, gerösteten Zwiebeln und Speckgrieben. Gemüse mit weißen Bohnen. Recht brav, was er uns da auftischt. Lass er mich mal die Suppe versuchen. Fürs Erste. Schinken und Rauchfleisch ist auch da. Bitte sehr. Schinken und Rauchfleisch? Fehlt aber noch das Wichtigste. Rauchfleisch macht durstig. Und Durst will gelöscht sein, solange er jung ist. Potzkretze und Cholera. Auf Tondas Wing kamen Hanso, Merken, Michau, Andrusch und ich hereinmarschiert. Jeder mit einem Bierkrug voll Traufwasser. Zum Wohle! Her damit. Noch ein Krug. Zum Wohl. Ich wünsche gesegneten Appetit. Zum Wohl. Und hier nochmal, weiter geht's. Lassen Sie sich schmecken. In Respekt, euer Gnaden. Auf dero Gesundheit. Auf dero Gesundheit. Auf dero Gesundheit. Auf Vaterland. Nicht schlecht, das Gesöff meiner Seele. Nicht schlecht, das Zeug. Selbst gebraut. Nein, vom Bräuhof in Traufersdorf. Mit Verlaub. Es wurde ein lustiger Abend. Die Werber fraßen und soffen für 10, ohne im geringsten zu ahnen, was sie in Wirklichkeit verspeisten. Der Tambor. Waschlappen. Aber ihr, Ihr seid keine Waschlappen, hä? Wir sind Müllers Burschen, der Ognaden, mehr nicht. Wie wäre es, wenn auf der Müllerei eine Nagel hängt? Als Mühlenknecht. Da ist man nichts. Niemand. Als Soldat, aber. Als Soldat hat man gute Zeiten bei festem Soll unter fröhlichen Kameraden. Und bei den Bürgersleuten. Besonders bei den Mädchen und jungen Witwen, da ist man wer. Und der Krieg? Der Krieg ist für einen Soldaten das Beste, was er sich nur wünschen kann. Darum, fackel nicht lang. Seid brave Burschen und folgt uns zum Regiment. Ich nehme euch als Rekruten an. Hier seid. Auf Handschlag. Auf Handschlag. Ich wusste nicht, was Tonner im Schilde führte, aber mir war klar, dass es für die Werber nicht zum Besten stand und schlug ein, wie alle anderen Gesellen auch. Darauf trinken wir. Nach drei weiteren Krügen Traufwasser hatte auch der Leutnant genug. Der schnauzbärtige Korporal wankte fett auf seinem Stuhl und glotzte wie ein Karpfen. Wo ist mein Bett? Ich habe vor euer Gnaden das Bett richten lassen, worin sonst der Meister schläft. Und für den Herrn Korporal einen Platz in der Gästestube. Wohin aber mit den Herrn Gefreiten und dem Herrn Tambour? Da mache ich keine Umstände. Die sollen ins Heu kriechen, das ist allemal gut genug für die. Am anderen Morgen erwachte der Leutnant hinter der Mühle in einer Kiste voll Runkelrüben. Der Korporal aber fand sich im Schweinetrog wieder. Die beiden haben gewaltig geschimpft. Na sowas. Wir haben die Herren doch gestern Abend gebührend zu Bett gebracht. Ob sie mondsüchtig sind? Zu Androsch sieht mir eher nach Schlafwandeln aus. Oder war es das Bier? Das Maul halten! 40 gemacht zum Abmarsch! Jawohl! Jawohl! Kurz darauf marschierten wir nach Kamenz. Je länger der Weg, desto bleicher und käsiger wurden die Soldaten im Gesicht. Immer wieder verschwand der eine oder der andere in den Büschen am Wegrand. Mein Gott, es ist mir, als hätte ich 10 Pfund Kleister gefressen. So scheußlich liegt's mir im Magen. Reiß er sich zusammen! Ich erwarte, dass keiner aus der Reihe tanzt! Schritt halten! Er geraten im Trommelschlag! Was soll das? Wer bläst hier Trompete? Androsch hatte die Rechte zu einem Trichter geformt an die Lippen gesetzt. Und nun blies er aus vollen Backen den feindlichen Grenadiermarsch der Schweden. Das gefiel uns sehr gut und wir machten mit. Der Leutnant wollte schreien, aber weder er noch der Korporal brachten ein Wort heraus. Dafür hatte Tonner mit einem kleinen Sprüchlein gesorgt. Stattdessen mussten sie mit uns, begleitet von den Klängen des schwedischen Marsches, auf den Marktplatz marschieren. Dort versammelte sich in Windeseile nicht nur ganz Kamenz, auch Herr Obrist Christian Leberecht, Fürchtegott Edler von Landschaden Pummersdorf gerade auf den Plan. Eskadron! Halt! Wer zum Teufel hat euch ins Hirn geschissen? Verdammtes Lausepack! Dass ihr euch untersteht, einen solchen Affentanz aufzuführen, bei hellem Tag und vor allen Leuten. Wer seid ihr denn, Lumpenkerle, dass ihr die Stirn habt, mich anzugrinsen? Aber ich sage euch, ich, der Obrist dieses glorreichen Regimentes, das sich in 37 Schlachten und 159 Scharmützeln mit Ruhm bedeckt hat, ich sage euch, dass ich euch die Narrenpossen von Grund auf austreiben werde. Ich übergebe euch den Militärgericht. Ich lasse euch durch die Spieße jagen. Ich werde Schluss! Das könnt ihr euch schenken. Wir 12 eignen uns ohnehin nicht für das Soldatenleben. Tröpfe wie der Leutnant da und Schwartenhälse wie dieser fette Korporal, die mögen bei der Armee ja ganz richtig sein. Wir aber, meine Freunde und ich, wir pfeifen auf euer ganzes Brimborium samt dem allerdurchlauchtigsten Kurfürst, dem ihr das gerne bestellen könnt. Auf geht's! Maria, Göttlich. Robben. Schnauze! In der zweiten Oktoberhälfte war es noch einmal sonnig und warm geworden. Fast wie im Spätsommer. Juros, Daschko, Tonda und ich nutzten die schönen Tage, um ein paar Fuder Torf mit dem Ochsenkarren zu holen. Der Torfstich lag draußen, im oberen Teil des Koselbruchs jenseits des schwarzen Wassers. Wie wir so friedlich dahinfuhren, erinnerte ich mich an meine Kinderzeit in Eutrich. In solchen Tagen hatten wir Klaubholz gesammelt im Wald. Und Kiefernzapfen. Und manchmal hatten wir im Oktober noch Pilze gefunden. Abladen! Wir sind da! An einer schmalen Stelle legten wir die Bohlen über das schwarze Wasser und flockten sie fest. Die Planken reichen nicht! Ich hole noch welche nach! Lass, Juro. Ich mach das schon. Staschko brach einen Zweig von der nächsten Birke. Dann schritt er den Steg ab, wobei er im Takt eines Zauberspruches mit dem Zweig auf die Bretter schlug. Da fingen die Bretter an, sich zu strecken und sie schoben sich bis zum Torfplatz vor. Ich frage mich, weshalb wir dann überhaupt noch arbeiten, wo sich doch alles zaubern lässt. Was meinst du, wie schnell dir ein solches Leben zum Hals raushinge? Ohne Arbeit, das ist auf Dauer nichts. 4 Tage blieben wir am Torfplatz. Am letzten Tag liefen Tonna und ich zu Fuß zurück. Wir nahmen einen Weg, der quer durch das Moor und in der Nähe des Wüstenplans wieder auf festen Boden führte. Keine gute Gegend. Ich hab mal von hier geträumt. Ein guter Traum? Ein schlimmer Traum. Der Wüsteplan ist ein freier Platz, kaum größer als eine Scheune, gesäumt von verkrüppelten Kiefern. Im Dämmerlicht erkannte ich eine Reihe von länglichen, flachen Hügeln, wie Gräber auf einem verlassenen Friedhof, ohne Kreuz und Stein. Ich möchte dir etwas schenken, Krabat. Hier. Dein Messer? Warum? Zum Andenken. Aber wieso? Wirst du uns denn verlassen? Vielleicht. Aber der Meister, er wird dich nicht ziehen lassen. Wer weiß. Bleib mir zuliebe. Ich kann's mir auf der Mühle nicht vorstellen ohne dich. Hier, nimm schon. Danke, Tonda. Es hat eine besondere Eigenschaft, die du kennen musst. Sollte dir je Gefahr drohen, ernste Gefahr, dann verfärbt sich die Klinge, sobald du sie aufklappst. Sie wird dann schwarz, als ob du sie über den Docht einer brennenden Kerze gehalten hättest. Auf den schönen Herbst kam ein früher Winter. 2 Wochen nach Allerheiligen schneite es endgültig zu. Mir machte der Schnee nichts aus, aber den anderen Müllerburschen schien er sich aufs Gemüt zu legen. Was starrst du denn so, Michau? Ach, lass mich doch in Ruhe. Je näher das Jahresende heranrückte, desto schwieriger war es, mit ihnen auszukommen. Sie waren empfindlich wie rohe Eier und reizbar wie Truthähne. Mach Platz und steh mir nicht im Weg! Nur Tonda blieb besonnen und freundlich. Aber er wirkte noch trauriger als sonst. An Weihnachten wollte ich sie aufmuntern. Ich holte ein paar Tannenzweige aus dem Wald und schmückte den Tisch damit. Oh, was soll das denn? Fort mit dem Plunder. Weg damit. Was soll denn das? Wer das Zeug in die Stube gebracht hat, der soll es doch wieder hinausschaffen. Und zwar schnell, sonst schlage ich ihm alle Zähne ein. Weg mit dem Zeug. Aber ich wollte doch nur... Weg damit. Aber ich wollte doch nur... Krabat! Ich fügte mich ihrem Willen, aber es wurmte mich. Was hatte ich falsch gemacht? Und was war bloß los mit den Müllknappen? Sie haben Angst. Angst wovor? Ich darf nicht darüber sprechen. Du wirst es früh genug erfahren. Und du? Du hast keine Angst? Mehr als du ahnst. Am Silvesterabend gingen wir ungewöhnlich früh ins Bett. Der Meister hatte sich während des ganzen Tages nicht blicken lassen. Niemand vermisste ihn. Keiner sprach von ihm. Wortlos verkrochen die Burschen sich nach dem Abendbrot auf die Strohsäcke. Auch ich wickelte mich in meine Decke. Gute Nacht. Ach, halt's Maul! Au, warum hast du den Schuh nach mir geworfen, Andrusch? Man wird doch wohl noch gute Nacht sagen dürfen. Ruhe jetzt! Au! Lass den Jungen in Frieden. Auch diese Nacht wird vorübergehen. Du solltest dich hinlegen, Kleiner, und still sein. Ich tat, was er sagte. Donner deckte mich zu und legte mir die Hand auf die Stirn. Schlaf du nun, Krabat. Und komm gut hinüber ins neue Jahr. Ich erwachte gegen Mitternacht. Das Licht in der Lampe brannte und auch die anderen Burschen waren wach. Sie lagen auf ihren Pritschen und schienen auf etwas zu warten. Was war das? Wer hat da geschrien? Was ist passiert? Nun sag doch was! Warum sagt ihr nichts? Leg dich wieder hin, Krabat. Aber da hat jemand geschrien! Meinst du, das hätten wir nicht gehört? Geh wieder in dein Bett zurück, Krabat. Donda? Sein Bett ist leer. Ist Donda nicht da? Krabat, leg dich jetzt wieder hin und versuch zu schlafen. Am Neujahrsmorgen fanden wir ihn. Mit dem Gesicht nach unten lag er am Fuß der Bodenstiege. Schau nicht hin, Krabat. Donner, sag doch was. Donner, sag doch was. Seine Hand ist ganz kalt. Donner! Er ist tot, Krabat. Steh auf. Wir können ihn hier nicht liegen lassen. Wie ist das geschehen? Er hat sich den Hals gebrochen. Dann ist er wohl auf der Treppe gestolpert. Im Finstern. Kann sein. Komm mit nach oben, Krabat. Hier unten stehen wir nur im Weg. Was geschieht denn jetzt mit ihm? Was eben so geschieht. Juro richtet ihn her. Der tut sowas nicht zum ersten Mal. Dann werden wir ihn begraben. Wann? Heute Nachmittag, denke ich. Und der Meister, dem müssen wir doch Bescheid geben. Den brauchen wir nicht dazu. Am Nachmittag trugen sie Tonda in einem Fichtensack aus der Mühle. Hinaus in den Koselbruch. Auf den Wüstenplan. Ich fand es seltsam, dass das Grab schon vorbereitet war. Raureif bedeckte die Wände der Grube und Schnee den Aushub. Es musste am vorherigen Tag schon gegraben worden sein. Aber da lebte Tonda doch noch. Sie begruben den Toten hastig und ohne Umstände. Ohne Pastor und Kreuz, ohne Kerzen und Klagelied. Keinen Augenblick länger als nötig verweilten die Burschen am Grabe. Ich allein blieb zurück. Ich wollte für Tonna ein Vaterunser beten, aber ich konnte es nicht mehr. So oft ich auch anfing, ich brachte es nicht mehr zusammen. Magst du mir einen Gefallen tun, Krabat? Du könntest mir ein paar Späne schneiden. 4 Tage waren vergangen seit Tonnas Begräbnis. Die Mühle stand still und der Meister blieb verschwunden. In Übereinkunft mit den anderen Mühlknappen hatte Hanso die Stelle des Altgesellen übernommen. Sonst schien das Leben stillzustehen. Wir lungerten auf den Pritschen herum, hockten am warmen Ofen, aßen wenig und sprachen nicht viel. Ich war traurig und fühlte mich Gott verlassen. Gerne folgte ich Juro in seine Küche, um ihm zu helfen. Da neben dem Herd liegt ein Bündel Kienholz zum Aufspanen. Warte, ich hol dir ein Messer. Nicht nötig. Ich hab eins. Umso besser. Dann los und gib Acht, dass du dich nicht schneidest. Oh, das ist ein Messer. Damit kannst du dich sehen lassen. Ein Andenken. Von einem Mädchen? Nein. Von einem Freund, wie es keinen mehr geben wird auf der Welt. Und das weißt du bestimmt? Das weiß ich für Zeit und Ewigkeit, Juro. Bis zum Vorabend des Dreikönigstages blieb der Meister außer Haus. Wir lagen schon auf den Pritschen und ich wollte gerade das Licht ausblasen. An die Arbeit! Na los. Der Meister wird uns sonst ungeduldig. Schnauze. Ihr kennt ihn ja. Die Mühle mahlte wieder. Die Zeit ging weiter. Als wir nach Mitternacht zurück in den Schlafraum kamen, lag auf Tondas Pritsche ein schmächtiges, blasses Bürschlein mit schmalen Schultern und rotem Haar. Na, Kleiner? Hab keine Angst. Wir sind hier die Müllerburschen. Vor uns brauchst du nicht zu zittern. Wie heißt du denn? Wittkor. Und du? Ich bin Michau. Und dies hier ist Hanso, der Altgesell. Herzlich willkommen auf der Mühle. Merten. Lischko. Ich merk dir meinen Namen. Ich bin Androsch. Und ich Krabbert. Ich bin Jo. Das ist Jo. Am Abend, der neue Lehrjunge hatte sich tagsüber in der Mehlkammer abgerackert und war schon zu Bett gegangen. Am Abend befahl der Müller die Burschen und mich zu sich in die Meisterstube. Ich habe euch zu mir befohlen, wie es die Mühlenordnung verlangt. Ist ein Lehrjunge unter euch, der mag vortreten. Du bist gemeint. Deinen Namen? Ich heiße Krabbert. Wer bürgt dafür? Ich, Hanso. Einer ist keiner. Zwei aber sind ein Paar. Und ein Paar ist ausreichend für die Zeugenschaft. Darum verbürge auch ich, Michau, mich für diesen Jungen und seinen Namen. Wohlan denn, so wollen wir diesen Lehrjungen Krabbert nach Mühlenordnung und Zunftgebrauch freisprechen. Freisprechen? Ich glaubte nicht recht gehört zu haben. War meine Lehrzeit denn schon abgelaufen? Jetzt? Nach nur einem Jahr? Ich als dein Lehrherr und Meister spreche dich hiermit in Gegenwart der versammelten Mühlknappen deines bisherigen Standes als Lehrjunge los und ledig. Fortan sollst du ein Geselle unter Gesellen sein und als Knappe gehalten werden nach Mühlenbrauch. Du hast dich gut gemacht, Krabbert. Sehr gut. Damit drückte er mir das Beil in die Hand, das im Gürtel zu tragen ein Vorrecht der freigesprochenen Burschen war, und entließ uns aus seiner Kammer. Ab mit die Minimalstube! Ohne Vorwarnung hatten sie mir einen Mehlsack über den Kopf gezogen und schleppten mich in die Mahlstube. Ein Lehrjunge ist er gewesen. Ja, nun lasst ihn uns zwischen die Steine nehmen, Brüder. Ein Mühlknappe muss ohne Spelz und Makel sein. Sie kneteten mich durch wie ein Brotteig. Sie rollten mich auf der Mehlkiste hin und her, dass mir schwindelig wurde. Sie knufften und pufften mich mit ihren Fäusten und einer hieb ein paar Mal mit aller Gewalt auf meinen Schädel. Aufhören! Aufhören, Lischko! Wir wollen ihn freimüllern, aber nicht totschlagen! Als sie endlich von mir abließen, kam ich mir vor, als sei ich tatsächlich durch eine Mühle gedreht worden. Er ist durchgemahlen! Nun muss er uns Bescheid trinken. Was ist los, Krabbert? Stoß an mit uns! Michau! Auf die Gesundheit! Etwas verstehe ich nicht. Wie konnte der Meister mich freisprechen? Ist meine Lehrzeit denn schon zu Ende? Merkst du denn nicht, Krabbert, dass du seit deiner Ankunft älter geworden bist? Genau um 3 Jahre. Aber das ist nicht möglich. Doch, Krabbert. Auf dieser Mühle sind noch ganz andere Dinge möglich. Das solltest du mittlerweile gemerkt haben. Blind und taub muss ich im ersten Mühlenjahr gewesen sein. In den folgenden Wochen dachte ich immer wieder an Tonda. Er fehlte mir überall. Zweimal wollte ich sein Grab besuchen, kam aber nie weit. Es lag zu viel Schnee im Koselbruch. Ich war fest entschlossen, es bei nächster Gelegenheit wieder zu versuchen. Da kam mir ein Traum zuvor. Es war Frühling, der Schnee war geschmolzen und ich lief durch den Koselbruch. Gleich würde ich am Wüstenplan sein. Da sah ich im Nebel eine Gestalt auf mich zukommen. Oder entfernte sie sich? Tonda! Bleib stehen! Ich bin's, Krabbert! Lauf nicht weg, Tonda, bitte! Bleib stehen, Tonda! Tonda! Der Abstand verringerte sich und ich war auf wenige Schritte herangekommen. Da war zwischen uns ein Graben, tief und breit. Warum läufst du vor mir weg, Tonda? Ich laufe nicht weg vor dir. Du musst wissen, dass ich am anderen Ufer bin. Bleib du auf deinem. Sieh mich wenigstens an. Ich kann nicht zurückblicken, Krabat. Ich darf es nicht. Doch ich höre und werde dir antworten, dreimal im Ganzen. Nun frage mich, was zu fragen ist. Wer hat deinen Tod verschuldet, Tonna? Am meisten ich selbst. Und wer noch? Du wirst es erfahren, Krabat, wenn du die Augen offen hältst. Nun die letzte Frage. Ich bin sehr allein. Seit du weg bist, habe ich keinen Freund mehr. Wem kann ich mich anvertrauen? Was rätst du mir? Geh heim und vertraue dem ersten Besten, der dich beim Namen ruft. Auf ihn wird Verlass sein. Und noch eins. Ein letztes. Dass du mein Grab besuchst, ist nicht wichtig. Ich weiß, dass du an mich denkst. Das ist wichtiger. Tonda? Tonda, geh nicht fort! Tonda! Tonda, geh nicht fort von mir! Krabat! Aufwachen! Krabat! Micha? Juro! Wer hat mich gerufen? Wir. Du hättest dich hören müssen, wie du im Schlaf geschrien hast. Ich? Es war zum Erbarmen. Hast du Fieber? Nein, nein. Ich hatte bloß einen Traum. Wer von euch hat meinen Namen zuerst gerufen? Sagt's mir. Ich muss es wissen. Ich weiß es nicht. Juro war es oder ich? Aber nächstes Mal werden wir an den Knöpfen abzählen, wer dich wecken darf, damit es hinterher keinen Zweifel gibt. Für mich stand fest, dass es Michau gewesen sein musste, der als erster gerufen hatte. Juro, so dachte ich, war ein netter Bursche. Gutmütig, durch und durch. Aber eben ein Dummkopf. Tonda konnte also nur Michau gemeint haben, als wir im Traum miteinander gesprochen hatten. In der Woche nach Lichtmess begannen wir mit der Waldarbeit. Zu sechs schafften wir die Stämme, die wir im Vorjahr geschlagen und draußen gelagert hatten, zur Mühle. Das war bei dem hohen Schnee keine leichte Sache. Und am Abend kamen wir regelmäßig mit durchweichten Stiefeln nach Hause. Nur indem wir reichlich Talg drauf schmierten, der dann mit den Handballen eingewalkt wurde, hielten wir das Leder geschmeidig. Sonst wäre es über Nacht, wenn die Stiefel zum Trocknen über dem Ofen hingen, steinhart geworden. Eine sehr lästige Arbeit, die alle selbst verrichteten. Alle. Bis auf Lischko. Sag mal, Lischko, lässt du Witko deine Stiefel walken? Was ist schon dabei? Die Stiefel sind nass gewesen. Und Lehrjungen sind dazu da, dass sie arbeiten. Aber nicht für dich. Ach was. Steck deine Nase nicht in Dinge, die dich nichts angehen. Bist du hier etwa der Altgesell? Nein. Aber ich schätze, dass Hanso es mir nicht übel nimmt, wenn ich dir trotzdem sage, dass du dir deine Stiefel in Zukunft selber walken sollst, Lischko. Sonst könnte es sein, dass du Ärger bekommst. Und kein Mensch soll mir nachsagen dürfen, ich hätte dich nicht gewarnt. Der Ärger kam. Bald schon. Allerdings nicht für Lischko. Es war an einem Freitagabend. Wir saßen in Rabengestalt auf der Stange in der schwarzen Kammer. Mir ist zu Ohren gekommen, dass einer von euch dem neuen Lehrjungen heimlich zur Hand geht. Er erleichtert ihm verbotenerweise die Arbeit. Micha, wie kommst du dazu, dem Jungen zu helfen? Antworte! Weil er mir leid tut, Meister. Die Arbeit, die du ihm zumutest, ist zu schwer für ihn. Findest du? Ja. Dann höre mir jetzt gut zu. Was ich wem zumute oder nicht, geht dich einen Dreck an. Hast du vergessen, dass ich der Meister bin? Ich werde dir eine Lektion erteilen, an die du dein Lebtag denken sollst. Raster, ihr anderen! Uns allen war klar, wer Michau beim Meister angeschwärzt hatte. Lischko, die Ratte, war's. Die halbe Nacht hört mir von unten ein armseliges Krächzen. Stunden später kam Michau bleich und verstört die Bodentreppe heraufgewankt. Michau, was? Was hat er mit dir gemacht? Lass mich. Ich bitte euch. Am nächsten Tag beschlossen wir, es Lischko heimzuzahlen. Andrusch hatte einen Plan. Wir werden ihn heute Nacht von der Pritsche holen und ihm das Fell gerben. Ja. Und hinterher bekommt er die Haare geschoren und Stiefelfett ins Gesicht geschmiert. und dann Ruß drüber. Sag du auch was, Michau. Schließlich bist du es, den er verraten hat. Gut. Was Lischkor getan hat, war eine Lumperei. Aber was ihr davor habt, ist nicht viel besser. Im Zorn legt man seine Worte nicht auf die Goldwaage. Gut. Doch nun habt ihr euch Luft gemacht. Und damit soll Schluss sein. Wir mieden Lischko. Niemand sprach mit ihm oder antwortete auf seine Fragen. Die Winterwochen zogen dahin und im März ging der Schnee in starken Regen über. Noch war die Klinge des Messers, das Tonda mir geschenkt hatte, blank. Und noch ahnte ich nicht, welches Spiel auf der Mühle im Koselbruch gespielt wurde.